Die CD A Journey mit dem Sitar-Spieler Vikas Gupta wurde 2005 beim Label Senseworld Music veröffentlicht. Akram Khan begleitet auf der Tabla. Thank you. wilden Bergziege oder Blöken eines Schafes, das entspricht der dritten Stufe Ga, Gandharva, wollen wir noch eine Besonderheit dieser Note kennenlernen, bevor wir zur vierten Stufe weiter emporklettern. Wie eben gehört, existieren Ragas nicht nur mit Ga auf der dritten Stufe als Vadi, als Hauptnote, und mit der sechsten Stufe Da als Samvadi, als zweitwichtigste Note. Wir finden in dem unermesslichen Kosmos von Ragas auch die Kombination von dritter und siebter Stufe, Ga und Ni, Nishada. Das mächtigste Tier Indiens wird nicht nur als Arbeits- oder Reittier verwendet. Das Trompeten des Elefants wird mit Ni, Nishada, der siebten Stufe einer Ragaskala, identifiziert. Matanga, das bedeutet im Sanskrit wortgetreu Elefant. Bereits der indische Weise gleichen Namens, Matanga Muni, verfasste, nicht genau datiert, im 5. bis 7. Jahrhundert nach Christi Geburt Schriften zur musiktherapeutischen Wirkung von Ragas. Noch heute finden wir diese Erkenntnis in der ayurvedischen Medizin. Dazu verweisen wir auf eine unserer früheren Sendungen Zeitzyklus und die ayurvedischen Prinzipien. Die Natur, der Mensch und die Tiere waren im musikalischen Verständnis des antiken Indiens durch die Musik vereint. In der Weise, dass Musik die Energiezentren positiv stimuliert. Das Blut wird in Fluss gebracht und die stimulierenden Energieströme wirken ausgleichend auf die sieben Hauptchakren. Der Atem wird besser kontrolliert und reguliert, mit Stärkung der Lungen und Reinigung des Blutes. Durch die indischen Ragas wird der Geist beruhigt, die Willenskraft gestärkt. Kindern hilft das Musizieren von indischen Ragas, einen inneren Rhythmus zu finden und zu lernen, ihren Alltag zu strukturieren. Die Kombination der dritten und siebten Stufe mit Ga als Vadi und Ni als Samvadi charakterisiert den Raga Yaman. Er ist einer der bedeutendsten Vertreter der nordindischen, der Hindustani-Musik. Die Musikstudenten lernen ihn als einen der ersten Ragas kennen. Die Spielzeit von Raga Yaman ist das erste Viertel der Nacht, Pratham Prahar. Yaman oder auch Ayman hat mit unserem vorherigen Beispiel des Ragas Gaud Sarang die abgeschwächte vierte Stufe Tiframa gemeinsam. Die aufsteigenden und absteigenden Skalen sind vollständig, bestehen also aus sieben Hauptnoten. Partho Sarotti ist ein Sarod-Spieler und Vertreter der jüngeren Musikergeneration. Geboren 1960, stammt er aus Kolkata. Partho Sarotti steht ganz in der Tradition der ältesten Musikschule Indiens, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht, der Maihar Gharana, der auch Ravi Shankar, Ali Akbar Khan und Samantha Annapurna Devi angehören. Sie alle wurden von der Musikerlegende Baba Auladdin Khan ausgebildet. Raga Yaman spielen wir mit Partho Sarotti aus der CD Tribute to Australia des Labels Hindustan aus dem Jahre 2003. Thank you. Nach dem letzten Beispiel zur siebten Stufe Ni oder Nishat, mit dem das Trompeten des Elefantes klanglich dargestellt wird, verweilen wir noch ein wenig bei diesem majestätischen Tier. Der Elefantengott Ganesha tauchte erstmalig im 4., 5. Jahrhundert während der Gupta-Periode auf. Seine Herkunft lassen sich bis in die vedische und vorvedische Zeit zurückverfolgen. Ganesha ist Gott der Hindernisse, sowohl in der spirituellen wie weltlichen Ordnung. Er verspricht Wohlstand und Reichtum. Kein Geschäft in Indien wird ohne Ehrerbietung von Ganesha angebahnt, um eventuelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen und erfolgreich zu meistern. Ganesha wird auch mit dem Aum, dem göttlichen Klang, identifiziert, hierzulande oft als Om ausgesprochen. Es steht für den Ursprung des Universums. Zu Beginn seiner Entstehung manifestierte sich das Göttliche, das allumfassende Bewusstsein, die absolute Wirklichkeit, zunächst als Klang, als Aum. In den vedischen Schriften heißt es: Purnamadaha, Purnamidam, Purnat, Purnamadachyate, Purnasya, Purnamadai, Purnameva, Vashesyate. Aum ist unbegrenzt, es kommt aus dem Unendlichen. Wird das Unendliche davon abgezogen, bleibt wiederum das Unendliche. So ist seine unermessliche Weite. Wie das Universum mit seinem unsterblichen Klang, verfügt auch die Natur über eine Art Grundton. Er entspricht der vierten Stufe Ma. Mit Madhyama wird auch der Ruf des Fischreiers assoziiert. Ob die zuvor von Partho Sarotti gehörte Sarot dem Ruf des Fischreiers entspricht, können wir nun mit einem weiteren Sarot-Maestro, Tejendra Dharyan Majumdar, erforschen. Diesmal allerdings im schnellen Teil, dem Gatt des Frühmorgenragas Bhatiyar, der zum Tagesanbruch gespielt wird. Dieser antike und komplexe Raga, so wird berichtet, soll sich von dem König Bhartrahari ableiten. Bhatiyar stellt an den Musiker in seiner Asymmetrie und Akzentuierung hohe Anforderungen. Ursprünglich auf der Mandoline von seinem Großvater Ranchan Majumdar ausgebildet, wird der Sarod-Spieler und Musikdirektor Tejendra Majumdar den Anforderungen von Raga Bhatiyar spielend gerecht. Die CD Twilight Melodies erschien 2006 bei Navras Records. Thank you. Universellen göttlichen Klang Aum gesprochen und von dem der Natur eigenen Grundton. Die indische Musik kann aber noch mehr. Sie verhilft zu einem inneren, klanglosen Klang. Anahata Nada, ein verdienstvoller Student der Musik, ein Upasaka, verändert sich von einer nach außen gerichteten Musik zu einer Blickrichtung auf sein Inneres. Zu Beginn des Musizierens mag er nur Bruchteile des göttlichen Klangs erhaschen. In der weiteren Entwicklungsstufe wird er die Musik in ihrem emotionalen Gehalt erfahren, das ihm dazu verhelfen mag, die eigenen Emotionen und den Geist zu bändigen. Hat man den Lebenszenit überschritten, wird man in der Musik eine Quelle des Friedens und der Freude finden. Verbindet man sich durch die Musik mit dem Göttlichen, kann die eigene Seele durch die Seele der Musik die Schöpfung des Universums erfahren. Mit den Noten der Ewigkeit wird das ganze Universum begreifbar. Um es weniger pathetisch auszudrücken, die indische Musik kann dazu verhelfen, das eigene Leben im wahrsten Sinne des Wortes in eine ausbalancierte Stimmung zu bringen. Wir dürfen davon ausgehen, dass diese Entwicklung hin zu einem vollkommenen Musiker der Sorbaha-Spieler Enayat Khan mit Bravour durchschritten hatte. Dieser Ausnahmemusiker lebte von 1895 bis 1938. Bereits sein Vater, Imdad Khan auf der Sitar, war einer der ersten Musiker Indiens überhaupt, der zwischen 1905 und 1910 ein Set von 9 Musikstücken aufgenommen hatte. Von seinem Sohn Enayat Khan auf der Sorbahar, der Bass-Sitar, gibt es dagegen nur sehr wenige Aufnahmen. Ich möchte Ihnen darum den kurzen Höreindruck von Raga Multani mit Enayat Khan nicht vorenthalten. Die Aufnahme ist uns nicht näher datiert. Für die Tonqualität werden Sie sicherlich Verständnis haben. Den Raga Multani spielt man zur Abenddämmerung mit Pa auf der 5. Stufe als Vadi und dem um eine Oktav höher liegenden Sa auf der 8. Stufe als Samvadi. Raga Multani bildet das Lied der indischen Nachtigall oder des Kuckucks ab. Als Vergleich zu dem Spiel von Enayat Khan wird im direkten Anschluss Sabri Khan auf der indischen Viertel nochmals Raga Multani interpretieren. Sabri Khan ist ein Sarangi-Spieler aus dem Uttar Pradesh, einer nördlichen Provinz Indiens, angrenzend zu Nepal. Thank you.